TBS in 3, 2. Hallo, wir haben diese Woche Knackpunktfieber, denn es ist Folge 39,5 und boah, sind wir heute heiß dabei. Dieses Mal haben wir die Steffi, die Gräfin aus der Schweiz, Sven, den Heiz aus Neo Gladbach und mich. Oh, ich bin einfach bloß immer hier. Ja, hi. Wie geht's? Okay. Ist das jetzt nur bei mir so oder friert Christian gerade die ganze Zeit auch bei euch ein? Also ich muss sagen, Christian ist gerade eingefroren und du bist gerade auch gerade ein bisschen eingefroren. Okay. Yes! Yes! Knackpunkt! Optimales Ergebnis. Knackpunkt! Okay, ich hoffe, dass. Okay, cool, das sollte natürlich jetzt nicht passieren. So hatte ich. Voll in der Aufnahme. Ja, ich hatte gerade kurz überlegt, Moment, warte mal, ich sollte vielleicht das Themenfenster sollte ich vielleicht schon mal aufgemacht haben auf meinem zweiten Bildschirm. Aber natürlich jetzt so bapp, voll in die Aufnahme rein. Zum Glück hat keiner meine geilen Links gesehen. super toll. Ah, gut. Nein. Möchtest du wirklich deine Porno Naja, das Einzige, was man dann vielleicht gesehen hätte, wäre irgendwie so ein Skyrim-Video von wegen, ja, Mod ist so, dass es aussieht wie in der Special Edition. Mit so wenig Aufwand wie möglich. Also Drachenpussis. Nein. Der Mod. Mehr Gras. Oh, also auch noch Drachenpussis mit. Mit Gras. Und die ganze Zeit, ich weiß nicht, statt dem Doberkin-Theme oder so, kommt dann so Snoop Dogg Smoke Weed Every Day im Hintergrund. Also mit Besträuchung. Okay. Kill them Bushes. Ja. Also nicht über Themen zu reden, aber ich habe eins, was über Rassen schon gut wow. da reinpasst. Wow, darf ich erstmal Hallo sagen? Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, Christian, hau raus. So, ich bin bereit. Meine Idee für das Thema war, ich habe was Tolles mitbekommen, nämlich ich bin ja bei so den amerikanischen News und dort ist jetzt auch wieder was neue Gesetzgebung gerade vorgeschlagen worden. Ja. Nämlich in Kalifornien soll verboten werden, pornografische Materialien, wo nicht Kondome verwendet werden. Also Pornos, wo keine Kondome ohne Kondome verwendet sind werden, Kondome sollen verboten werden. Ja. Wo kann ich dagegen stimmen? Wenn du amerikanischer Bürger in Kalifornien bist. Ach komm, es gibt doch bestimmt irgendwelche Behinderten-Online-Petitionen. Jetzt schon. Mit welchem Grund? Also die geben natürlich, weil, Gesundheit und wir wollen ja die armen, was heißt das, erwachsenen Industrie-Mitarbeiter schützen. Aber dann ist natürlich so dieses so, man weiß nicht, ob die das aus den Gründen machen oder nicht. Und dann haben auch die Industrie selber sich ausgesprochen so, wir passen selber auf uns auf und übermäßiges Verwenden von Kondomen kann zu Micro-Aberrations führen. Was? Also ich glaube, das sind dann Mikroschürfwunden. Nee, warte, wo hast du gesagt, in L.A. ist das? Nee, in L.A. ist es irgendwie schon, in Kalifornien soll es kommen. Ah, okay, nee, weil ich wusste doch, ich habe das heute irgendwo gelesen. Bei meiner Lieblingszeitung mit 4 Buchstaben, dem Spiegel, habe ich nämlich heute gelesen, Pornoindustrie in L.A. stoppt Produktion, nämlich weil mal wieder ein Darsteller irgendwie positiv auf HIV getestet wurde. Deswegen, okay, gut. Ich hatte jetzt vergessen, dass es in L.A. war, deswegen, das jetzt frage ich nochmal so. Aber nee, man kann in Kalifornien, ja, okay. Guck mal, es wird gestoppt und die kontrollieren sich selber. Da scheint es gut genug zu sein damit. Ich meine, wer weiß natürlich, ob die so richtig sind, aber ich habe mir sofort gedacht, dass es so etwas anderes subtil Böses ist, wie wir wollen eigentlich alles Pornografisches verbieten in Kalifornien, aber dagegen würden ja alle sofort Nein wählen. Dann, okay, was machen wir stattdessen? Machen es so unattraktiv wie möglich. Alle Heteropornos müssen, nee, alle homosexuellen Pornos müssen weg. Ah nee, das klingt so, als ob wir feindlich wären für die. Okay, Pornos ohne Kondome, wobei ich weiß nicht, ich schätze, dass sehr viele Pornos ohne Kondome sind im Vergleich zu denen mit Kondomen, oder? Ja. Die einfach nur so nicken, gar nichts sagen. Der Gesetzentwurf ist schon 2013 eingebracht worden und abgelehnt worden in Kalifornien. Abgelehnt? Im kalifornischen Parlament. Das heißt bloß, dass die es wieder, wir wählen das ab und wieder rein. Wir ändern zwei Wörter und machen einen neuen Versuch. Aber einfach bloß dieses Es ist das Pornografie-Vieh-Gesetz. Es ist nicht das Pornografie-Gesetz, das Pornografie-Vieh-Gesetz. Ich würde mich fragen, ob das auch was Ähnliches ist, weil ich habe irgendwas mitbekommen, dass Es war halt irgendwie ein Cracked-Artikel damit, dass ein großer Teil der CGI-Industrie auch damit beschäftigt sind, mit CGI-Kondome wegzuretuschieren aus Pornos. Was? Und wie das runterfallen würde. Oh, die Welt ist so... Es gibt Leute, die extra dafür angestellt sind, zum Kondome aus einem Porno wegzuretuschieren. Ja, ist es nicht wunderbar, was für Traumjobs man haben kann? Nee, die Diskussion hatten wir, glaube ich, schon mal, aber weißt du noch, als ich damals, welcher Podcast war das jetzt? Ja, das war relativ am Anfang, auf jeden Fall irgendwas zwischen 10 und 20, aber das ist halt relativ früh noch. Da hatten wir doch mal mit Ansgar, glaube ich, war das damals, über die traurigsten, Schweißfleck? Nein, okay. Die traurigsten Jobs mal irgendwie gesprochen. So, wer hat den traurigsten Job? Trauriger Job. Und dann hatten wir irgendwie die Dildo-Farbdipper, die irgendwie dann halt den Dildo mit der Hautfarbe nehmen müssen und dann halt irgendwie nochmal mit der Eiche dann in diese rosa Farbe nochmal tunken müssen oder so, damit das dann irgendwie anders aussieht. Ich glaube, das ist noch ein sehr viel traurigerer Job. Ein Farbdipper für Dildos? Ja, so an der, und dann noch. Ich weiß es nicht, da stelle ich mir sogar die Endkontrolle ja noch witziger vor, weil dann hast du wenigstens, sag ich mal, so ein gewisses Maß an Verantwortung in deinem Job, aber wenn du halt nur der bist, ja, der den Schlong nimmt, den Daumen da drüber reiben, weißt du, der dann den Schlong nimmt und dann dafür sorgt, dass es halt hier unten dann jetzt rosa ist oder so. Da ist übrigens Milch drin für alle Leute, die jetzt spekulieren. Milch. Da ist Milch. Leute. Alter Vater, jetzt geht's schon los. Ey, Batman küsst Orange. Dieses Mal ist es einfach nur ein versauter Podcast, danke. Ja, es ist einfach nur dann ein Bild von dir, wie du langsam die Milch trinkst. Sollen wir wieder in Photoshop ein bisschen rumspielen? Okay, gut. Soll mir egal sein. Pin it, du bist dran, du kannst versuchen. Soll mir egal sein. Muss ich mich nachher nochmal mit Ansgar zusammensetzen. Aber finde ich, ganz ehrlich, finde ich angebracht, wenn... Ich weiß nicht, inwieweit da jetzt irgendwie Gesundheitskontrollen vorgeschrieben sind, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nicht so wirklich bloß. Ist das nicht dann rein theoretisch bei gewissen Maßen dann auch Arbeiten in Feuchtgebieten oder so, was da ja dann auch problematisch ist? Weil es gibt doch dieses, dass wenn du Handschuhe verwenden musst, ja, du nicht so und so viel über solche Arbeitsstunden kommen kannst, weil das halt die Haut kaputt macht mit der Feuchtigkeit da drin. Ich hätte jetzt eher damit argumentiert, ich weiß nicht, ob das in den USA auch so ist, aber ich hoffe, dass es da so ist, dass wenn du halt in bestimmten Teilbereichen arbeitest, sagen wir mal jetzt Kinder, mit Lebensmitteln, ja, das ist auch wieder so, ich weiß nicht, was für Gesundheitsstandards da jetzt wirklich herrschen, man hört ja immer nur von wegen, ja, die sollen ja angeblich so viel schlechter sein als unsere hier. Also Subway muss da, glaube ich, auch Handschuhe tragen. Ja, oder aber sonst, weiß. Deswegen ja, aber so, wenn du dann halt gerade in so einer Branche arbeitest, wo halt, sag ich mal, Infektions- bzw. generell Krankheiten sich relativ fix verbreiten können, weil aufgrund vergrößerten Körperkontakts und nicht gerade geschützten Körperkontakt, weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt halt das ist so ultra dumm, weil es ist so... Ich würde raten, dass das wahrscheinlich sicherer ist als entweder... Naja, ja, sicherer als Kinderpflegerin oder so. Also als Kinderpflegerin. Von der Ansteckungsgefahr jetzt, ja. Ja, aber guck mal, die machen doch regelmäßige Tests. Ja, das ist ja die Frage, machen sie die und wirklich? machen sie die wirklich? Das ist meine Frage gerade. Jetzt hoffen. Das hoffe ich ja auch. Also der professionelle Bereich auf jeden Fall. Aber Amateur ist dann natürlich... Wenn sie wirklich so regelmäßige Tests machen würden, dann würde ja die HIV-infizierten Rate bei der Porno darstellen, ziemlich gering sind. So. Naja, es wurde nicht als eine Epidemie, dass sie alle an AIDS sterben, gesagt. Also, nein, aber es ist ja recht häufig aufgefallen, oder nicht? Ich weiß nicht, jetzt der eine Fall, der da erwähnt wurde. Also ich habe mir die Zahlen nicht angeguckt, aber ich habe es nicht so häufig gehört. Weil, oh mein Gott, es ist große News, dass einer AIDS bekommen hat und deshalb eingestellt werden muss. Das klingt, als ob das nicht häufig wäre, weil sonst müsste doch ununterbrochen die Produktion eingestellt sein in Los Angeles. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt. Deswegen, es muss ein seltener Einzelfall sein. Und die Sache ist halt, ja, das muss ja dann nicht durch andere Pornodarsteller gekommen worden sein. Der kann ja auch im Privatleben vögeln. Ich meine... Ja, klar. Nur wenn man es professionell macht, muss man es nicht privat aussetzen. So, mal gucken. Gibt es denn irgendwie... Ach, komm. Und ich denke bloß, weil... Wenn ich mir denke, halt Kinderpflegerin oder so, ja? Weil die sind mit kleinen Kindern unterwegs und kleine Kinder sind, die fassen alles an, touchen alles an, tauschen auch noch Körperflüssigkeiten aus und tragen. Ich wollte gerade sagen, sag's jetzt nicht. Natürlich nicht gefährliche. Ja, die beißen sich gegenseitig und so. Du weißt, dass HIV nur über Blut übertragbar ist. Nee, aber nee, ich sage ja deshalb nicht Sachen wie AIDS, aber trotzdem andere Krankheiten werden auf jeden Fall da übertragen von den kleinen Kindern mehr. Ja, aber. Ey, ohne Scheiß, das ist so, das ist so ein Meme-Feld gerade. Ohne Scheiß, alles, was ich jetzt irgendwie sagen könnte, wäre so dieses, okay, entweder einfach mal ultra prüde, was ich für mich persönlich so überhaupt eigentlich gar nicht bin, oder das hört sich einfach nur so vollkommen liberal, so nach dem Motto, vollkommen liberal, also nach dem Motto, ach, ist mir doch scheißegal, irgendwer treibt's auch mit Ziegen. So nach dem Motto, oh, das könnte mir Spaß machen. Ja, stimmt, dann brauchst du noch Ziegenkondome. Aus Ziegendarm extra geschnürt oder so. Ja, nee, für die Ziegen. Nee, ach Gott. Ah, oder natürlich ohne Kondome. Was ist dann mit lesbischen Pornos? Das ist eine sehr. Das Zungenkondom muss erfunden werden. Klitoriskondom. Boah, Alter. Gibt es. Ja, es gibt ein Kondom für die Frau. Also, und es gibt auch halt so Latex-Matten, die man dann hinlegt, um halt da nicht mit Körper, bei Fellation nicht mit Körperflüssigkeiten in Kontakt zu kommen. Mhm. Warte. Du bist hinterher, Sven. Es gibt neue Errungenschaften in der Welt der persönlichen Hygiene. Ich versuche das jetzt mal wirklich da drunter zu finden. Warte. Latex-Matten. Ja, gibt es. Nee, aber wirklich unter dem Latex-Matten. Ja, das nochmal der Fachbegriff war, entfällt mir auch gerade. So, oh Gott. Pornoente.com. Das hört sich nach einer deutschen Seite an, sehr gut. Du weißt, du machst gerade deine komplette Suchhistory sowas kaputt. Ja, Gott. Amazon wird dir jetzt monatelang wieder bloß. Na, so lange suche ich super. Ich das bei Amazon anbieten. Jetzt geht's los. Amazon ist witzigerweise noch nicht mal unter den Top 10 irgendwie so, wenn man sowas sucht. Wow, ich bin überrascht, sogar ein Google. Okay, Beate Use, so ein Nummer 3. Artikel ist sogar unter den Top 10, ey. Ich bin ja begeistert. Was wäre höher auf der Top 10? eBay oder Beate Use? Können wir das nicht einfach mal darüber ausmachen, wer mehr durchschnittliche Searches hat? Für den Bereich. Ich mein, oh. Okay, ich kann verstehen, ja, okay. Dass irgendwie in Sexbereichen, da hast du ja den gebrauchten Bereich, der dann bei eBay du vielleicht davon finden würdest, aber wer würde sonst... liebe Menschen, was bei liebe eBay Weltgemeinde, es gibt Dinge, die kauft man nicht gebraucht. Es gibt Dinge, die kauft man einfach nicht. Also ich meinte mit gebraucht halt wie getragene Unterwäsche von Models oder so ein Scheiß, die du dann willst. Es gibt normale Dinge, die kauft man nicht gebraucht. Ja. Definitiv. Ja, aber nicht, wenn der Grund des Kaufens der Gebrauch ist. Nee, richtig, dann ist es ja aber was anderes. Dann ist es ja nichts. Dann ist es ein kranker Fetisch. Ja, dann ist es. Ja. Hey. Alles ist ein. Jeder hat alles ist ein Fetisch. Die einen werden nur mehr akzeptiert als die anderen. So. Ja. So. Nehmen wir mal Frage zu dem Kondom. Ist es wirklich so abtörend in einem welchen Porno, genoppt, gerippt, fühlt's echt, extra dicke Wand. wenn man Porno anschaut, ist es abturnend, wenn man dann ein Kondom sieht? Also ich glaube, erstmal wäre das Problem für Leute, die ja auf die Cremetörtchen stehen, dass da ein kleines bisschen, natürlich, das, was sie mögen, weggeht. Und dann, es könnte halt den Geschichtsverlauf ein bisschen bremsen, wenn erstmal halt warte, ich muss kurz ein Kondom überziehen. Ja, wobei, das kannst du ja mit ganz billigen Cuts ja machen oder so. Oh, Überblende. Oh, sie ist auf einmal schon dabei, während er schon irgendwie mit Kondom an... Hey, du kannst nicht die Kontinuität des Filmes machen. Du musst Establishing-Shots und so etwas machen. Sonst bleibt man hinten und kriegt den Plot nicht mit. Wobei, es gibt doch... Ey, komm, es gibt doch bestimmt auch diese Fetischgruppe, die voll drauf steht, wenn sie irgendwie so ein Kondom übergezogen... Also wenn sie den Vorgang des Kondomüberziehens sehen. Das gibt's doch bestimmt auch. Es gibt doch für alles. Ja, natürlich, aber was ist die Gruppe dahinter? Menschen. Also die Größen muss man immer gucken. Ich wollte gerade sagen, so, was ist die Gruppe dahinter? Menschen, die es mögen, wenn Kondome aufgerollt werden. So was. Es gibt Leute, die Pizza mögen. Also ich glaube, das größte Problem ist wahrscheinlich, die meisten haben kein Problem, ob es da ist oder nicht. Aber ich würde sagen, mehr Leute haben ein Problem, dass eins da ist, als die ein Problem haben, dass keins da ist. Aber im Grunde also, genommen, also, wir reden ja jetzt wirklich nur von den Zuschauern, die das konsumieren, die Pornos. Ich glaube, die Pornodarsteller ist das scheißegal. Ein Unterschied. Für sie oder ob für ihn? Star ist oder nicht. Ja, muss man aber fragen. Nicht für die Darsteller, für die, wo zuschauen. Wirklich die, wo sich anschauen. Macht das so einen großen Unterschied? Ja, eigentlich ja nicht, oder? Naja, es macht den Übergang zum Cream Pie ein bisschen seltsamer, wie das wird. Ja, ganz ehrlich, mich würde es nicht stören. Nee. Und ich fand halt bloß interessant das Argument, was die Industrie selber gegeben hat, halt diese mit den Micro-Aberrations, was dann, glaube ich, ja, aber bitte, wie oft hängt der Zürcher dieses Kondom an? Ja, nee, ist nicht wie oft, es geht darum, wie lange. Ja, auch wie lange, auch ein Pornostar kann. Ja, komm, wie lange ist ein Shooting? Irgendwie 6 Stunden lang, da könnte das auch ein Pornostar kann nicht so lange am Stück. Nee, dann machst du halt eine kurze Pause, dann kommt der Fluffer und dann geht's weiter. Kommt der Fluffer. Ja. So, mit dem Wedel. Du musst schneller hart werden. Wir müssen die Raumtemperatur senken, damit der Blutdruck steigt. So eine Scheiße. Aber das sehe ich ja auch nicht. Ja, genau das Falsche, Mann. Also ich weiß ja nicht, wie so ein es ist so kalt. Arbeitsalltag von so einem Pornodarsteller aussieht. Aber ich möchte wetten, dass die nicht 5 Tage die Woche 6 Stunden lang nur am Vögeln sind. Nee, das glaube ich auch nicht. Man erhofft es sich ja immer. Das Casting, dann die Proben. Casting, Proben. Die Kostümprobe. Probeshot. Probeshot, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die Nachshots, wenn irgendwas mit dem Skript geändert wurde oder so. Assessment Center, wie gut passt du mit wem zusammen? Dann müssen ja verschiedene Szenarien geschaffen werden. Dann kommt noch der Einstellungstest. Hast du wenigstens die Grundlagen der Verhütung gelernt? Und dann kommt dein erster Testdreh. Und dann, wenn uns das... Dann kommt Testdreh 2. Dann kommt der Testdreh Nummer 2, weil die brauchen ja mehr als einen Kamerawinkel von dir. Und wenn du das alles geschafft hast... Aber komm, dafür gibt's Stunt-Double. Dafür gibt's... Ich glaube... Es gibt Stunt-Penisse. Ich weiß nicht. Kannst du nicht bei Porno Stunt-Double verwenden. So, höchstens mal irgendwie so aus einem ganz, ganz komischen Winkel. Ja doch, hast du bei jedem Porno einen Schwenk von Gesicht zu Penis? Ja. Nein. In jedem. Nicht bei jedem. In jedem. Nein. Relativ. Erstens alleine schon Softcore. Hast du schon... Trotzdem drauf. Kannst du von unten, wo es irgendwie halbwegs stattfindet, wieder nach oben halt. Es wird halt nur nicht der Eindringen-Vorgang selber gezeigt. Dann bittest du halt den CGI-Kerl, wenn er das Kondom wegmacht, Leute, gleichzeitig Leute, an das Gesicht Leute, drauf. Leute, nicht durcheinander. Christian, nochmal ganz ruhig. Sorry. Also ihr betet dann einfach den CGI-Kerl, wenn er schon dabei ist, das Kondom wegzumachen, dass er doch gleich das Gesicht ändert. Das Gesicht ändert, mach meinen Dong nochmal so 10 cm länger und nochmal so 5 cm größer im Durchmesser. Wenn du schon mal dabei bist, so. Ist egal, wenn das so ganz schlecht aussieht, dass das irgendwie dann so eine Kante ist, die dann irgendwo so entsteht. Nee, dann siehst du im ganzen Hintergrund im Raum bloß, wie alles gebogen wird, damit das wieder passt. Auf einmal wirkt wie die tollsten so Leute, die sich Muckis shoppen. So, Steffi, Entschuldigung, was wolltest du nochmal sagen? Ich merke das gerade schon. Oh Gott, das wird eine ganz witzige Nachbesprechung. Oh, ich sehe es jetzt schon, ey. Das wird super. Ist auch ein gutes Thema. Das wird super. Habt ihr denn sonst was? Gut, also wir bleiben dabei. Ich denke nicht, wir haben jetzt unbedingt nicht wirklich alle großen Probleme damit, oder? Nein. Christian? Also, ich denke, die Industrie sollte halt, also ich denke eher, dass es halt nicht unbedingt vorgeschrieben werden muss, wenn nicht ein starkes Gesundheitsrisiko ist und dass das eine Mal, wenn irgendwie AIDS aufgetaucht ist, plötzlich so ein Riesentovo-Baho macht, heißt ja, da kann nicht so viel an Geschlechtskrankheiten sein. Ich finde, es sollte jeder Pornodarsteller für sich selber entscheiden, genauso wie wir das im normalen Leben auch machen. Ich meine, im Endeffekt entscheiden wir immer noch selber, ob wir mit oder ohne wollen. Weil es ist unsere eigene Gesundheit, nicht die von irgendwem anders. Mhm. Nicht von den Zuschauern oder von meinem Chef oder was auch immer. Das ist ja unsere eigene Gesundheit. Und darum Aber sollte es man erinnert mich das. an was, wie die Pornoindustrie noch eine der wenigen sehr rassistischen Industrien ist. Trotzdem, es ist eigene Gesundheit. Und wo kannst du sonst verweigern, mit einem Farbigen mitzuarbeiten? Wow. Und, wow. Ich entschuldige mich hiermit bei. Egal. Leute, ist mir scheißegal. Das ist mir so scheißegal gerade. Racism Day 2016. Wo sonst? Racism Day 2016, Leute. Wir haben den 25. Oktober. Ja, demnächst werden die Cups vielleicht Weltmeister ein Jahr zu spät. Ein Jahr zu spät? Nein. Ja, warte auch, damit das in Zurück in die Zukunft passt, muss das ja letztes Jahr sein. Verdammt. Nicht dieses. Verdammt. God damn it. Deswegen ein Jahr zu spät. Sorry. Jetzt ist es vorbei. Steffi, du hast noch ein Thema, hast du vorhin gesagt? Ja, nichts. Nichts Weltbewegendes. Erinnerst du Nein, dich schon vor zwei Podcasts Thema, an die Aldi-Werbung? Ja, ich habe nichts Weltbewegendes. Dauert nur. Erinnerst du dich noch an die Aldi-Werbung von vor zwei Podcasts? Ja, voll, so? Aber. Ich habe nichts Weltbewegendes. Ganz Podcast damit gefüllt. Nein, momentan ist da in der Umgebung der Trend dazu aufgekommen, dass Studenten, Lehrlinge etc. Nicht mehr in eine WG ziehen, sondern eher dazu tendieren, selber eigene Wohnung zu machen oder beziehungsweise in so ein Einzelzimmer, in so ein Studentenwohnheim zu ziehen, das Einzelzimmer zu haben. Und stattdessen, also die Wohngemeinschaft tritt extrem in den Hintergrund. Ich halt frage, ist denn da auch so dagegen, bald mal ausziehen? Weiß ich nicht. Jein, es ist halt so dieses so selbst, also klar, es heißt ja... Die 70er sind zu Ende. Ja, richtig, so die Billigwohnungen irgendwie in der Nähe eines Campus oder so, die existieren halt nicht mehr, die existieren in Theorieblättchen. Das sind meist die teuersten Wohnungen in der ganzen Stadt. Also, weil halt einfach und ich glaube, zum kleinen Teil ist auch, weil Familien sind ja auch kleiner geworden. Das heißt, der Sinn für eigene Privatsphäre ist größer geworden und das Verlangen danach. Ja, aber wenn du Student oder Lehrling bist oder also Auszubildender, du hast ja dann noch keine Familie. Die kannst du ja problemlos in. Nee, aber ich meine halt, wie du aufgewachsen bist. Richtig. Aha. Weil wenn du halt zum Beispiel mit drei Geschwistern im gleichen Zimmer jahrelang gewohnt hast, kannst du mehr ertragen im engen Raum mit Leuten zusammen, die vielleicht nervige Angewohnheiten haben. So meinst du das? Das könnte noch sein, ja. Also ich muss wirklich sagen, ich habe früher viel, viel stärker verbreitet gewesen, dass Leute in meinem Alter in der WG wohnten. Heutzutage ist das echt selten und schwierig, ein WG-Zimmer zu finden. Richtig schwierig. Ja, das ist auch Wohnungsbau Deutschland. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Es ist. Ich weiß nicht. Ich wohne in der Schweiz. Ja, aber ich kann das ja schlecht einschätzen. Ich kann das ja nur auf Deutschland und meine Umgebung beziehen. Es ist halt schwierig. Jetzt hier zu. Okay, Deutschland prä 1940. Es ist halt schwierig, eine Aussage zu machen für ein Land, in dem ich nicht wohne. Deswegen. Ich weiß nicht, also bei uns, von dem, was ich so mitkriege, also ich sage also ziemlich alle meine Freunde studieren. Boah, was mache ich eigentlich hier? Warum mache ich eine Ausbildung? Also ich sag mal so ziemlich alle meine Freunde studieren und es ist halt von denen, was man halt so hört, entweder wohnen die halt noch zu Hause oder halt in WGs. Deswegen kann ich das jetzt nicht wirklich irgendwie unterstützen. Was ich wohl verstehen kann, ist wirklich, was Christian meinte. So, wenn du dann generell schon in größeren Familienverhältnissen auflebst, was heutzutage schon mehr als zwei Geschwister ist. generell mehr als ein Geschwisterchen. So meine ich das. Also mehr als zwei Kinder. Klar, kannst du mehr ertragen, aber ganz ehrlich, ich glaube, es gibt auch eine genauso große Gruppe, die irgendwie dahin drängt, dann irgendwie so, oh, ich lebe schon das ganze Leben irgendwie so mit irgendwie meinem irgendwelchen Geschwistern in einem Zimmer oder so, ey, fickt euch, ich will jetzt eine eigene Bude haben, so interessiert mich nicht. Ich nehme die 120 Euro warm Einzimmerbude im 6. Stock ohne Aufzug direkt unterm Dach, wo alle Schrägen nochmal 30% des Wohnraums wegnehmen. Das nehme ich. Ich möchte für 120 Euro hier mal eine Wohnung finden. Das war jetzt sehr überspitzt. Bist du froh, wenn du eine Garage bekommst? Also ich glaube, die Garage wäre besser. Gerade beschrieben wurde, wäre, glaube ich, weniger. Garage wäre besser, ja. Nein, besonders im Sommer. Also du hast dann wirklich nur so einen kleinen Abstellkammer. 120 Euro kriegst du eine Werkstatt. So, gucken wir mal. Das ist zwei Zimmerbude. Zwei-Zimmer-Bude. Es ist toll, wie ihr beide immer wieder dazu kommt, irgendwie über Geld, was was kostet, zu diskutieren. Ja, ist geil, ne? Und dann natürlich jetzt noch gleich kommt zu Franken, zu Euro und oh. Nein, das ist egal. Das ist mir egal. So, zwei bis zwei, zwei bis zweieinhalb Zimmer. Ja, warte, bei euch wird Euro bezahlt für 120 Euro? Nein. Also ich sag mal, in Neo-Gladbach zahlst du für eine zwei bis zweieinhalb Zimmer. Wo, wow. Das ist... Ach komm, da muss auch immer wow. gucken, wo. Ja, in nicht... Es gibt Stadtteile und Ecken. Es gibt hier auch Stadtteile und Ecken, lass es dir von meinem Berufswesen sagen, wo du vielleicht auch gar nicht wohnen willst, wo Wohnungen teilweise echt viel zu viel kosten. Meistens Innenstädte. Nee, das sind alles auch Außenbezirke teilweise hier. Ja, aber warum würdest du da nicht wohnen wollen? Ja, warum nur? Also wenn der Bus irgendwie so gefühlt einmal in einer halben Stunde fährt oder so und dann irgendwie nur bis zum Hauptbahnhof durch oder so mit acht Bushaltestellen mittendrin oder so. Und dann genau an den Zwischenstraßen, wo du einfach nichts hast. Genau, da würde ich voll leben wollen. Oder so, wo die nächste Hauptverkehrsstraße irgendwie nochmal so 10 Minuten weg ist. Dude, ich glaube, das würde dich nicht stören beim Battlefield Overwatch zocken. Also würde es nicht so den großen Eindruck machen. Doch, das würde es. Wow, im Erdgeschoss? Okay, demnächst zieht er um, dann haben wir vielleicht bessere Internet-Connection. Hey Leute, wir sehen. Ich brauche wen, der mir beim Umzug hilft. Ich glaube, ich habe meine Wohnung gefunden. Ich bin im Schnitt. Pin it. Ach, du hilfst mir freiwillig, danke. Nee, aber so. Hä? Warte. Sonst, was ich dachte mit. Ich glaube, das ist original dieselbe Wohnung, nur eine Wohnung weiter und die kostet einfach mal 200 Euro mehr. Kaltmiete pro Monat. Ja, weil die nicht nach Scheiße riecht. Ja, wahrscheinlich. Oder eine Diskothek drunter hat. Boah. Wer weiß. Aber was ich meinte, ein Teil könnte auch sein, dieses wie eine WG, die wirklich hinzukriegen, heißt ja auch, dass du stabil für einen längeren Zeitraum da halt mit deinen Kumpeln oder WG-Mitbewohnern da dann festgeschrieben bist oder so. Weil wie hoch ist die Chance, dass irgendwie einer dann abhaut und auf dem Geld sitzen lässt? Oder einer halt rauskommt und dann müsst ihr schnell einen neuen dort reinholen und dann ist es halt, weil kein anderer wollte, ein Arschloch oder so. Also das macht halt auch auf lange Sicht auch Probleme. Ich finde es auch, je nachdem, mir ist aufgefallen, die Gesellschaft heutzutage ist viel kurzlebiger geworden. Nicht mehr so langlebig. Ich habe jetzt gerade selber recht viel miterlebt, dass viele einfach relativ weit Strecke umgezogen sind. Ja, und nicht mehr so langlebig gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja, und dann stell dir vor, du ja, machst einen Vertrag auf eine Wohnung, weil du mit deinen drei Kumpels bist und irgendwie ein Jahr später sind die alle weg, du musst dir neue Leute suchen und hast aber noch ein Jahr Vertrag oder so weiter. ja bei euch in Deutschland kann man das, geht ja noch, da kann man ja glaube auf jeden Ende Monat kündigen, oder? Bei uns im Durchschnitt gibt's 2 Kündigungstermine, wo man zügeln kann. 1. und 2. Januar des jeweiligen Jahres. Nein. Nein. Was ist das? 1. April, glaube ich, und 1. Oktober. Nein, es gibt in Deutschland sowas, das nennt sich Kündigungsfrist. Ja, das gibt's da auch. Das ist schon klar. Ja, die ist aber auch jetzt nicht unbedingt an irgendwie so Zeitpunkte gebunden. Das meine ich jetzt eher so damit. Und bei uns ist das an Zeitpunkte gebunden. Also du musst wirklich bis dann und dann 3 Monate vorher gekündigt haben, dann kannst du dann und dann ausziehen. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach sagen, das ist genau das, was hier auch existiert. Nein, das ist Kündigung. Ich dachte gerade, du meintest, du, keine Ahnung, du kannst nur am 18. August oder bis zum 18. August kündigen. Das wäre das Dümmste überhaupt. Das ist es ja. Alle Umzugsdienste haben bloß einen Arbeitstag im Jahr es oder gibt zwei. Zwei Tage im Jahr, wo die halbe Schweiz zieht. Ja, das ist doch doof. Aber nee, das ist das auch eben, du kannst hier nicht sagen, ich kündige Anfang März oder Ende Februar und ziehe dann Ende Juni aus, weil das ist meine Kündigungsfrist von 3 Monaten vorbei, egal. Ja, das kannst du hier machen, wie ist das bei das euch? Das kannst du hier nicht machen. Das klingt, als ob ihr unglaublich viele Untermieter haben müsstet. Wie läuft das bei euch? Wenn du jetzt bei deiner Mitbewohnerin ausziehst, wie läuft das bitte dann ab? Also wenn ich jetzt bei meiner Mitbewohnerin ausziehe, dann kann ich natürlich sagen, ich ziehe jetzt auf Ende Monat aus. Wenn das für sie okay ist, dann ziehe ich aus. Weil sie bleibt als Mieter vorhanden. Okay, wenn sie auch geht. Entschuldigung, okay, drehen wir das wenn um. Wir beide sie würde dich verlassen und du müsstest wegziehen. Also wenn wir beide zusammen ausziehen würden. Jetzt haben wir sowieso schon vergessen, wenn wir jetzt kündigen würden. Also jetzt, heute auf den Tag. Ja. Würden wir frühestens, ich meine, es ist 1. April, ausziehen können. Das hört sich nach einer ziemlich normalen Kündigungsfrist an für mich. Das sind 6 Monate. Ja, wie lange wohnt die da schon so? Ich weiß noch nicht, wie. Trotzdem, 6 Monate niemals. Ich weiß noch Mann. nicht, wie der Vertrag. Nein, Ja, wenn sie das unterschrieben hat, Kündigungsfrist 6 Monate, normalerweise dann hast ist du das halt drei so. Monate Kündigungsfrist. Das heißt, wenn du auf den 1. April ausziehen willst, musst du auf Ende Januar gekündigt haben. Ja, Du kannst aber nicht boah. sagen, du kannst aber nicht sagen, ich kündige jetzt, also wir haben Ende Oktober und in 3 Monaten, das heißt Ende Januar, ziehe ich aus. Das geht nicht. Wenn ich jetzt kündigen würde, Ich habe könnte eine ich gute Idee, frühestens. Sven. Warte. Wir machen, dass man nur am zweiten Tag jedes Monats einkaufen darf. Sonst darf man nicht einkaufen. So, Kündigung, Das macht Mietvertrag. garantiert gar keine Probleme. Also du kannst natürlich schon hingehen und sagen, ja, ich ziehe jetzt, also ich kündige jetzt und Ende nächsten Monat Okay, ziehe ich aus. Da Mietverträge musst du aber Deutschland, nur um selbst. das nochmal gerade kurz abzugrenzen. Na, ich sag's ja wirklich nur, Ja. nur den Unterschied mal wirklich gerade klar zu machen. Kündigungsfrist 3 Monate, unabhängig davon, wie lange die scheiß Wohnung oder das Haus entsprechend bewohnt wurde. Bei euch jetzt 6 Monate, ist das jetzt Dauerzustand oder ist das jetzt nur, wovon ist das abhängig? Also wir haben auch eine Kündigungsfrist von 3 Monaten. Das haben wir auch. Worüber unterhalten wir Aber uns? nur zweimal im Jahr. Lasst mich erklären. Kündigungsfrist ist 3 Monate. Aber wir haben im Jahr, also das ist jetzt hier im Ort, ist das ist jetzt zum Beispiel, sind das Oktober und April. Sind das die 2 Daten im Jahr, wo du ausziehen kannst? Das dort meistens steht das. Screenshot. Sehr gut, Christian, danke. Entschuldigung. Okay, April und was war August war das jetzt, war dann so der, wo du normalerweise umziehst. Ja. Ja. Wenigstens ist es Ja, warm, denke ich mir auch so. meistens. Wahrscheinlich zieht, aber ganz ehrlich, hättest du Bock, irgendwie im tiefsten Winter oder so umzuziehen? Naja, April ist aber auch nicht unbedingt für gutes Wetter bekannt. Ja, aber dann sehe ich immer noch so, es Aber wie könnte gesagt, regnen oder es ist einfach arschkalt. es kommt Naja. aber auch darauf an. Also bei uns kannst du das zum Beispiel jetzt auch so machen, wenn du kurz Beispiel, du bist, hast deinen Job verloren, warum auch immer, hast jetzt in einem anderen Kanton, also in der Schweiz, in einem anderen Kanton einen neuen Job gefunden, Ja, in einem anderen musst wegen Bundesland. dem relativ zügig umziehen. Kannst du sagen, ich kündige auf Ende Monat. Rein theoretisch müsstest du dann noch bis nächstmöglicher Kündigungstermin die Wohnung bewohnen bzw. weiterhin zahlen. Ja. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, du musst unbedingt dann gehen, gehst du hin und suchst einen Nachmieter. Wenn du dem Vermieter Nachmieter dann geben kannst, und es muss nur ein einziger sein, Muss er den gut annehmen? wäre. Der Vermieter muss den nicht annehmen. Du musst nur als Mieter musst du dem Vermieter mindestens einen Nachmieter stellen können. Ob der den dann annimmt, ist seine eigene Entscheidung. Aber dann kannst du auch vorzeitig gehen. Boah, wenn dein Vermieter dich hasst, ne? Alter Vater, ey. Nee, will ich nicht. Sven, Sie wenn sollen er den nicht eine Rechnung annimmt, ist sechs. das scheißegal. Wenn er den nicht annimmt, ist das scheißegal. Du hast einen möglichen Nachmieter gestellt. Dann Ah, kannst du gehen. okay. Du musst Okay, nur gut. einen Nachmieter finden. Das wäre ein toller Job. Ja, ich bin der Kerl, der vielleicht jetzt dort einziehen möchte. Das ist mein Job. Komm, solche Leute gibt's bestimmt. Ich bin ein unglaublicher Messi, unglaublich dreckig, hab 15 Hunde, 7 Kinder. Und ich habe die Angewohnheit, meinen Mülleimer hier nicht anzumelden. Nur. Und ich bin Zigeuner und schwarz und Jude. Es muss natürlich Und schwul. ein Nachmieter sein, wo ihnen die Wohnung passen könnte. Das heißt, du kannst jetzt nicht hingehen und wenn du eine Wohnung hast, da sind keine Haustiere erlaubt und Kannst du keinen Hund anschleppen, ja. ja, kannst du nicht einen Nachmieter Ach. anschleppen, wo 2 Hunde hat. Es muss Naja. wirklich ein Warte mal, tauglicher ich sein. dachte. Du brauchst halt bloß trotzdem einen Kerl, der so genau unpassend ist, dass der Mieter ihn dann nicht haben will. Und das ist dann halt, ja, dein Job, du wirst bloß angeboten. Gebühr 5, 20 Franken, keine Ahnung, wie viel das Ich ist. habe Das mal ist eine viel Story Geld. fast gehört. Das ist eine Wohnung gewesen, wo unheimlich beliebt gewesen ist. Also wirklich, das sind so viele Interessenten gewesen. Und dann ist einer hingekommen und hat gesagt: Du schau, ich zahle dir, was sind das, glaube ich, gesehen, 15.000 im Monat für die Wohnung. Und dann hat der Vermieter sich natürlich gedacht: Jupp, easy, darfst go. Hat er einziehen lassen. Es ist keine Woche nach dem Einzugstermin gegangen, ist einen Brief beim Vermieter auf dem Tisch gelegen. Er spricht ja ein gegen die viel zu hohe Wohnungsmiete. Und dann hat der Vermieter den Preis wieder senken müssen auf den normalen ursprünglichen Preis. Und der Mieter hätte 3 Jahre, na, doch 3 Jahre, glaube ich, Kündigungsfrist gehabt. Durfte nicht Ja. rausgeschmissen werden. Yes. Tutti. Wer hat ihm was gerade geschickt? Oh Gott. Ich kann das gerade nicht zeigen. Was ist das? Weil es sind noch andere Sachen im Chat, die will ich jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit präsentieren. Aha. Jo. Ist bloß, dass ich mich gleich verkrümeln muss Ach und müssen so. wir hier den Stimmt, wir Cut sollten hier machen. vielleicht wirklich mal einen kleinen Cut machen. Ja, wie Cut! gesagt, Also auch Audacity Christian pausieren. muss kurz weg. Wir sehen uns gleich, wenn es dann weitergeht. Bis gleich. Tschüss. Tschü. So, wir sind jetzt wieder zurück. Alles ist besser. Eine kleine Verbrauchermeldung. Bier, was ein paar Monate über Datum ist, vorsichtig öffnen. Ja, der Teil, der natürlich dann nie veröffentlicht Du wird. hast Ja, sicherlich bloß auch wie ich mich nicht voll spritze. geschüttelt. Nee, natürlich nicht. Hey, ich habe vorher drauf gerückt, das muss doch dann gut sein, oder? Ist aber so geil, dieses 3, 2, ah, verdammt. Ja, zurück. Eine Wie voll, Zebra-Rolle später, nee, wir können wieder weitermachen. aber wie gesagt, nach der halben Zebra-Rolle, wie voll bist du, also wie voll war das bis jetzt gemacht worden, jetzt so ein Kurzspritzer, oder? Also, es ist. Die Sache ist, welche Wege es genommen hat. Das heißt, unter Tastatur auf Parkettboden runter, da muss man ja jeden Spritzer sofort, Laminat meine ich, muss man ja jeden Spritzer sofort wegmachen, sonst kommt er ja richtig schlecht. Und sonst war es halt, ja, Kunstledersessel, da ist dann nicht so schlimm. Meine Jogginghose muss ich wohl dann wechseln. Nach 3 Monaten das erste Mal. Ja, richtig scheiße. Ich meine, die war vorher weiß. Ja. Und es ist jetzt wieder. Jetzt ist sie halt schwarz. Gut. Gut, Christian, du sagtest, du hattest noch ein Thema. Ich hatte so ein ganz kleines, woran ich so gedacht hatte, weil ich beschäftige mich ja jetzt zum ersten Mal seit ein bisschen längerer Zeit wieder mit dem Gedanken, ein neues Handy zu holen und so. Und dann habe ich so gedacht, so, bei ein paar Modellen, die ich mag, kommt jetzt gerade der Fingerabdruckscanner rüber. Hat einer von euch einen davon? Nein, und ich werde mir auch garantiert keinen besorgen. Benutzt du den Scanner? Ich? Nein, ich habe hier gar keinen. Ich wollte nur das Handy Achso. Nee, zeigen. weil ich denke mir so, ah, okay, es ist ja ein bisschen mehr Sicherheit, weil ich bin für Ja. den meisten Fall zu faul, so ein Muster immer jedes Mal einzutippen, wenn du es bloß entsperren möchtest. Ja, und Weil das ist wenn du so. einen Unfall hast oder dein Handy verloren geht, was machst du dann und wie kriegst du dein Handy wieder zurück? Ja, Niemals. ich habe mir gedacht, was ist, wenn ich bloß beim Kartoffelschälen mir mit dem Messer einmal über den Finger fahre, wo nicht mal Blut ist, aber bloß dann habe ich halt eine Rille darüber, also einen Dann Strich durch erkennt meinen es schon kompletten immer. Fingerabdruck. Das habe ich hier an meinem rechten Ringfinger. Da habe ich mal an so einer, hier, wie heißt es, nicht Reibe, aber halt an dieser, na, Schnittkante hier. Du hast ja die Raspelreibe und du hast ja die Scheibenreibe. Ich weiß nicht, wie das jetzt richtig heißt. Ich bin nicht so ein geiler Ja, Küchenmechaniker. ich kenne auch nicht die Namen, egal, aber an der Aber Reibe hast du dich gerieben. ja, nicht nur gerieben. Ich habe mir die Finger, also die jetzt Fingerkuppe ist ja eigentlich oben am Nagel, aber halt hier oben an der Fingerspitze habe ich mir ein gutes Stück Haut mit abgeledert, was jetzt wieder halt ja mit zugewachsen ist. Aber es ist so, ich glaube, wenn der Finger irgendwie dann auch vorher gescannt worden wäre, ich glaube, das wäre auch irgendwie nicht so geil. Ja, deshalb, ich denke, es wird wahrscheinlich doch noch einen Weg geben, das dann zurückzuholen. Aber das ist ja dann die Sache wie, du hast einen PIN, aber wenn du den ja nicht dauernd verwendest, hast du den sofort wieder vergessen und dann passiert was und dann, ja, hast du die Scheiße. Ich meine, Notruf sollte ja trotzdem funktionieren, egal wer du bist. Die Ja, sind aber ja so der schlau geworden, aber. Fingerabdruckscanner ist noch im Handy so unzuverlässig. Ich habe mal einen bei einem Entschuldigung. Laptop gehabt und da bist du ja 10 Mal rangegangen und es hat immer noch nicht funktioniert und du kriegst Krise. Ich meine, habt ihr das gesehen bei Mythbusters, wo die versucht haben, Fingerabdrücke zu umgehen? Nee, habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist jetzt halt natürlich schon ein paar Jahre her, aber die hatten halt so von der Fingerabdruck-Sicherheitsfirma so eine richtige Sicherheitstür bekommen und haben halt verschiedene Methoden getestet. wie zum Beispiel, weil es auch Puls und so etwas probiert, wie wir machen, wir scannen einen Fingerabdruck und 3D-drucken den und machen den rein, ja. Aber dann war es dann Sachen, ja, wir haben einfach bloß den Fingerabdruck kopiert, auf den Finger drüber gelegt, einmal angeleckt und es hat geklappt. Wow. Einfach kopiert und dann. Warum das Anlecken noch zusätzlich? Also ist der Scanner so klug, dass er einfach checkt, ob es jetzt eine lebende Oberfläche ist oder nicht? Oder also die Leitfähigkeit zum Körper war scheinbar nicht gut genug oder so. Und irgendwie, ich glaube, EKG oder Puls konnte es halt festkriegen durch den Finger und musste es halt mitkriegen dadurch. Das ist so dumm. Das ist einfach nur so dumm, dass es einfach so genial ist, dass es funktioniert hat. Schlimmer war, wie die anderes geschafft haben. Die haben halt zum Beispiel Wege getestet, wie man so automatische Kameras. Warte mal kurz, du musst das Markenlogo könnte. Weiter in die Cam halten. Sonst funktioniert das Product Placement nicht. Wir sind gesponsert von, was ist das? Charlie, das ist vom Müllmoscherei. Vom Müll? Das ist vom Müll! Das kommt ins Best auf! Natürlich, wer sponsert uns nur der Müll? Das ist doch Müll. Best auf. Ja, Leute, ich habe mich entschieden, ich werde ein Best-of des Jahres zusammenschneiden. Problem ist, das heißt, ich muss mir alle Podcasts angucken, weil wir alle nur im Jahr 2016 gemacht haben. Ja, ich weiß, wir werden vom Müll. Das Müll ist ein Möchterei im Thurgau, in der Schweiz. Das ist echte Schweizer Apfelsaft. Wenn ihr uns bezahlen wollt, tut es bitte. Wir möchten in türkischen Lira ausgezahlt werden. Bezahlt werden. Bitcoins für mich. Ja, das ist wirklich eine gute Währung. Wir wollen das nicht nachvollziehen. Hört sich gut an, ja. Wir hätten gerne Bitcoins. Danke. 1 Billion. Hat einer eine Ahnung, wie man damit umgeht? Ja. Na gut, dann machst du das. Ich mach PayPal. Ja. Ich habe keine Bitcoins. Wobei, ohne Scheiß, mir wurden mal 5 Bitcoins angeboten damals. So, hey, willst du nicht auch mal versuchen? Weißt du, wie das durch die Decke gegangen ist? Das war, bevor das vollkommen an der Börse eskaliert ist. Oder bevor der Wert zumindest vollkommen eskaliert ist. Also meinst du, eskaliert nach oben oder eskaliert nach unten? Nee, wo es mega krass nach oben eskaliert ist, wo sich ja der Wert... Ja, das war doch, als die chinesischen Banken das irgendwie als Währung akzeptiert hatten. Und ja, dann ja, aber trotzdem, so, weißt du, was ich in Reibach gemacht hätte mit dem Ding? So, für einmal 5 Bitcoins haben wir das schon gar nicht mal so eine kleine Summe gewesen. Mhm. Tja, schade. Ja. Was sie sonst halt hatten, die hatten versucht, so Sicherheitsmaßnahmen auch noch so zu umgehen, halt so Kamera, die auf Bewegungsmelder, die darauf reagieren. Und weißt du, was dabei funktioniert? Hin und her wackeln, Laserpointer. Ist das nicht der Feuerlöscher gewesen? Oder was haben die gemacht? Also, die haben halt mehrere Sachen getestet. Und eins, was funktioniert hatte, war ganz, ganz langsam gehen. Stimmt, das ganz langsam gehen. Und irgendwas hinter irgendwas versteckt. Ja, einfach nur ein Bettlaken hochgehalten. Das hat auch geholfen. Wow, das ist so dumm. Das ist einfach so dumm. Boah, hey, das ist toll. Weißt du, dann zahlst du Tausende von Dollar, Euro, Schweizer Franken und was auch immer für so ein System. Ja, aber das ist auch schon älter jetzt, gell? Das ist ja schon. Ja, das ist schon was älter, ja. Aber trotzdem. Das heißt, ey, du hast ja dann trotzdem bezahlt so viel. Und ich meine, das mit den Laken und den Bewegungsmeldern, ich meine, komm, dafür, dass du so langsam gehen musst, in Sicherheitsgebieten sollte das dann halt nicht passieren, dass einer einfach mal irgendwie eine halbe Stunde damit verbringen kann, durch deinen geschützten Korridor zu gehen, ganz langsam. Das solltest du halt irgendwie alle halbe Stunde mal einen Security-Guy durchschicken, wenn es wirklich sehr wertvoll und wichtig ist. Ich meine, komm, Paul Blart, Mall Corp braucht doch auch seinen Job. Oh Gott. Und Leute, jetzt wo ich gerade jetzt Christians geilen Vogel und Kürbis im Hintergrund sehe, ich muss das einfach mal kurz gerade ansprechen. Was geht ihr ins Halloween oder geht euch Halloween vollkommen am Arsch vorbei? Ja, es ist ja bald Halloween. This is nächste Halloween. Woche Montag, ja. Halloween. Also, okay, du hast nicht daran gedacht, du musst arbeiten, dir geht's am Arsch vorbei. Also, ich habe nichts geplant, aber falls was irgendwie spontan ist, ich habe ja bei mir im Haushalt nicht irgendwie Notstand an Masken oder so. Also, ein Kostüm hätte ich auch noch zur Not. Mir geht das recht voll am Arsch vorbei. Aber ich habe noch ein Affenkostüm, das kann ich nur anziehen. Es dürfte aber ein bisschen im Schritt jucken. Ich finde sowieso die ganzen Partys, die ganzen eben so Halloween und sowas, das ist reine Geldmacherei mittlerweile nur noch. Ich habe so Gedanken, weil hier so, es ist nicht so, als ob es nicht was mehr gemacht werden müsste, als einfach bloß eine Fete oder Feiern und Alkohol, also. Ja, aber ich meine jetzt Also genau ich sehe das nicht als Nikolaus und sowas. Geldmacherei. Das ist alles Geldmacherei. Ostern, das ist alles. Die Feiertage verkommen. Okay, weiten wir es direkt auf Weihnachten aus. Steht auch vor der Tür. Ja. Selbst gebastelt oder selbst gekauft? Kommt drauf an. Also ich Auf werde was? das, darf ich eigentlich nicht sagen, aber ich mach's. Ich werde meinem Freund einen Adventskalender basteln mit kleinen Okay. Geschenkdinner. Okay, das ist cool. Es wird. Und der Ich schicke ihm das 24. nachher, okay? Der 24. ist dann sein Weihnachtsgeschenk. Aber ich finde, ich bin halt Weihnachten, finde Weihnachten. ich, ja, ich finde an Weihnachten sollte nicht das Geschenk in der Mitte stehen, sondern mehr die Geste und ja, Also das dass man, Geschenk. nein, es gibt, viele Kinder werden so auserzogen, ja, Weihnachten gibt es teure Geschenke, große Geschenke, umso größer, umso teurer, umso besser. Oh mein Gott, Ja, was seid ihr? okay, warte. Umso größer und teurer, desto besser will ich jetzt nicht unterschreiben. Aber ja, wurde so erzogen, dass es Weihnachten Geschenke gibt? Ja, hier. Und Also es. ich bin halt noch Ich so bin auch. aufgewachsen. Entschuldigung, was wollte ich sagen? Uff. Nee, ist okay. Nee, ich. Mach du erstmal fertig. Also du bist aufgewachsen Also, im Dorf. eben, na, ja. Ich bin so Ja, es aufgewachsen, ist ein dass Dorf. an Weihnachten, klar, Geschenke gab es auch an Weihnachten bei uns. Das ist nicht das Ding. Aber wir hatten eine Tradition an Weihnachten. Wir haben Familie in den Vordergrund gestellt. Die Geschenke gab es immer erst zum Schluss des Abends. Vielleicht manchmal vor dem Dessert, manchmal aber er auch erst danach. Aber Ich nicht, kenne dass deine wir. Eltern, echt? Die Familie stand im Vordergrund? Ja, bei uns Ich stand kenne die. F deine Familie. Deine Familie Ich stand im weiß, ich Vordergrund? weiß. Es ist wirklich, das ist wirklich ein Tag gewesen, wo wir alle zusammen am Ta einen Tisch gesessen sind, gequatscht haben, schön fein zusammen gegessen haben und Witze gemacht haben, Spiele gespielt haben, uns Geschichten erzählt haben vom Jahr und Gedichte vorgetragen haben oder ein Liedchen gesungen haben. Also wirklich familiär. Und Und dann ist bevor der wir Geist der vergangenen Weihnacht gekommen. Hat euch alle umgebracht. Die Geschenke ausgeteilt haben. Wir haben ein Jahr haben eine richtig schöne Tradition gehabt. Das war so schön. Da haben wir, jeder hat einzeln die Geschenke ausgegeben. Und jeder hat zu dem Geschenk, was er gesagt, also was er gegeben hat, hat etwas gesagt. Etwas, was das Geschenk speziell macht, besonders macht. Oder was die Person betrifft, irgendwas Gutes und Hier, aber das hat ja ich das glaube, du kannst das Christkind gebrauchen. gebracht und Meine nicht Katze steht wir. da oben im Fenster. Deine Katze oder eine Meine Katze? Katze, meine Katze. Was macht denn Bagheera da oben? Oder hieß sie Die Bagheera? leuchtet in Neonfarben, so wie die Leuchtung aussieht. Achtung, Achtung, das bringt Also jetzt uns gleich jetzt. kommt meine Katze Rawr. da. Diabolo. Wie heißt die? Ah, genau. Pablo? Ich bin dafür, diese Diabolo. Episode heißt jetzt mit Komm. Pussy grapschen. Bist du gerade eben schon Steffi, da das ist eine sehr drüber unvorteilhafte Position vor der Kamera. gewesen? Entschuldigung. Es ist genau vom. Das ist sehr. Stimmt, erst das T-Shirt ausziehen, dann Vor die nutzt Kamera. das T-Shirt, um sie zu greifen. Nein, aber es ist eine unheimlich schöne Tradition gewesen und ich finde, Weihnachten sollte auch die Familie im Vordergrund stehen. Wir haben auch schon Jahre gehabt, das sind wir Kinder vom Abend so müde gewesen, dass wir die Geschenke am Abend gar nicht mehr ausgepackt haben, sondern erst am nächsten Tag. Ich hab doch gesagt, sie ist seltsam. Wow, also meine Güte. Weihnachten in der Sowjetunion hört sich aber echt anders an. Okay, wie lange hast du für den Joke jetzt überlegt? Sei Eine ehrlich. halbe Sekunde, ich musste überlegen, so Sowjetunion, DDR, Sowjetunion, DDR, Okay, darf Osten, ich mal nein. kurz was einwerfen, ohne dass es jetzt zu peinlich wird? Also, wie ja vielen eben schon aufgefallen ist, ich kenne Steffis Familie. Und ich möchte nur noch mal kurz einwerfen, ich habe einen der schrecklichsten Nachmittage-Abende im Kreise dieser Familie verbracht. So Es schlimm fällt mir war es also jetzt auch persönlich. nicht. Ich erinnere dich gleich noch mal in jedem Detail bitte dran. Das mache ich jetzt aber gerade, meine nicht unbedingt öffentlich. Also Christian darf gleich gerne zuhören und darf dann selber entscheiden, ob es ein schrecklicher Nachmittag war oder nicht. Ja, ich twitter dann. Aber ich, wie gesagt, ich kenne diese Familie, ich kenne Steffi jetzt schon seit, boah, was ist das jetzt? Es sind immer noch 6 Jahre. 5, 6, 5, 6 1972 Jahre? 5, 6 Jahre? Und ich muss sagen, ich hatte echt noch nie so einen schrecklichen Abend. Aber, Aber ich find den Gedanken nett, nur ich muss sagen, das ist so für mich, ist zumindest bei uns zu Hause, ist das jetzt zwar ähnlich gewesen. Also es ist natürlich so, dass man jetzt versucht hat, irgendwie jetzt natürlich auch nicht. Für Kinder ist Geschenke sowieso alles. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber es ist, meine Eltern haben schon versucht, das irgendwie so aufzuziehen, da, okay, gut, es geht jetzt nicht nur darum, ey, setz dich jetzt an den Scheißtisch. So, wenn wir sitzen sowieso schon die ganze Zeit jetzt irgendwie dann den Abend zusammen oder so, genießen wir es wenigstens. Ja, wie groß ist denn auch dann so deine Familie, Steffi? Also wir sind Also mit wie meistens vielen Kindern war es dann um den Tisch? Kindern allgemein. Ich habe einen Also. Bruder, dann ist mein Cousin noch dabei gewesen, meine Tante ist manchmal dabei gewesen und ja, das sind an Kindern, vier Kinder. Und Ich zähle drei. meine Kinder, Tante, Eltern, Bruder, volles Haus. also meine Mama, mein Stiefvater und meine Großeltern, also meine Oma, meine Oma und Opa. Und die Ja, stimmt, die letzten wohnen ja paar auch nicht so oft. Jahre meine Uroma auch am selben Abend. Und dann am jeweils anderen Abend ist nur meine Tante dabei gewesen. Also ich glaube, bei so großen Haufen von Leuten, wie du da glücklich warst, da kannst du schon eher so halt ein richtig großes Event machen. Weil wenn du zum Beispiel dann bloß über mir zum Beispiel, Oder bei halt mir? dann, ja, mit meinen Eltern und mir, oder bloß wenn dort noch ein Geschwisterteil dabei ist, oder Geschwister plus Freunde oder so, das ist auch so, Das teilen die sich auch. Darum Aber finde ja, ich das wichtig, dass deswegen. man wirklich in der Familie feiert, weil es ist immer was anderes, ob du jetzt mit zwei, drei Leuten da sitzt, wo du jeden Tag siehst, wie wenn du mit der ganzen Familie da sitzt. Im einen Weißt du, was Jahr ich ist mal gerne man. machen Also würde? sind deine Eltern so, die du dann jeden Tag siehst, nicht deine Familie. Doch, sicher sind das meine Familie, aber ich meine so im größeren Kreis Ja. Ja, die gesehen. Sache ist ganz ehrlich, ich würd mal gerne aus dem Kreis ausbrechen und eher mit meinem Freundeskreis mal irgendwie mal Weihnachten zusammensitzen. Das wäre mal für mich was Besonderes. Was ist so jetzt mittlerweile oder jetzt mit 24 Jahren jetzt jedes Jahr das halt dann mit meiner Familie verbracht zu haben, ist dann halt so halt, finde ich jetzt in dem Rahmen natürlich schon gesellig und schön, aber so halt dann nicht das Besondere. Wenn ich Was das ich Besondere jetzt suchen würde, würde ich das mit dem Freundeskreis machen, wie gesagt. Aber das ist ja auch nicht möglich. noch Ja, ich weiß nicht, speziell ich bin finde, ist 24. Also, mit ich denke halt Partner. auch 24. ist Familie. Ja. Da, Ja, klar. danach Kann gehe man ich auch mit den natürlich. Freunden etwas machen. Aber ich finde, der 24. sollte da Familie sein. Ich finde es aber speziell noch, wie macht man das in der Partnerschaft? Aufteilen. Ein Jahr Welche da, ein Familie? Jahr da. Oder so. Also ich weiß jetzt nur von meiner Schwester, okay, kennt jetzt natürlich jetzt Christian. Aber bei meiner Schwester und ihrem Freund ist es zum Beispiel jetzt so, da plaudere ich natürlich aus dem Nähkästchen, so, das darf natürlich niemals an die Öffentlichkeit dringen. Also die teilen das. Also die sind halt Sagt jetzt ein er in Teil einem des Podcast? Abends. Nein, also der eine Teil der Partnerschaft ist halt jetzt bei seiner Familie zum Essen und halt meine Schwester ist halt bei uns zum Essen, aber danach verbringen die halt dann, keine Ahnung, so, die holen sich, also der eine holt dann den anderen jeweils so, sag ich mal, gegen 10 oder so ab und den Rest des Abends so haben die dann halt für sich dann halt noch. Und machen halt auch ihren Geschenkekram dann entweder vorher oder halt dann danach wirklich erst. Eben das meine ich, dass man, ob man jetzt am Heiligabend dann selber in der Partnerschaft auch etwas macht oder ob man jetzt zu den Eltern geht. Ich meine, irgendwo ist man als in der Partnerschaft auch eine gewisse Familie. Interessant ist, wenn dann noch Kinder dazu kommen. Dann ist auch die Frage, zu wem geht man, ab welchem Zeitpunkt, bös gesagt, sagt man, hey, wir feiern als Familie alleine und gehen nicht mehr zu den Großeltern oder laden vielleicht die Großeltern zu uns ein. Ja, aber dann hast du natürlich noch andere Geschwisterteile, die auch eingeladen werden. Und zu wem gehen die Großeltern dieses Jahr? Und wie? Also es ist halt, wenn man wirklich daraus ein großes Event macht, wo aber dann trotzdem nicht alle kommen, dann wird das alles logistisch sehr schnell stressig. Weil ich meine, du hast ja jetzt verklärt, dass in der Impossible. Vergangenheitsform, wo deine Eltern das ja alles abgestimmt haben, wer wann und wie kommt und so, ja, oder halt mit wurde. Das heißt, du weißt ja gar nicht, wie viel im Hintergrund da dann noch versteckter Stress dabei war bei dem geselligen Also ganz Familienereignis. ehrlich, ich möchte nicht irgendwann da sitzen und entscheiden am Weihnachten, zu wem geht man nicht, wer kommt zu Okay, einem. Einer hat Christian. dann zugesagt und dann kommt der aber nicht und dann hast du aber extra was gemacht und Christian, ja. safe, ich werde Weihnachten niemals bei dir verbringen, auf ewig. Ja, kein Wunder, weil ich mich bei dir dann einschleiche und deine Kekse und Milch esse. No, por qué? Ja, Steffi? Hast sie eingeklemmt? Das kommt auch in das Weihnachtsvideo. Oh, da werde ich lange dran schneiden. Oh, da werde ich so lange dran schneiden. Oh, das wird so grausig, ey. Was Gut, hast du gesagt? Nee, ist schon okay. Was hast du gesagt? Die Sache ist ja, wir sind uns auf jeden Fall alle einig, dass zumindest jetzt der 24. ja ein Familientag sein sollte, was ich jetzt vorhin nochmal meinte, nur so nebenbei mit Freunden. Klar, 24. gehört der Familie, ist halt einfach so. Aber die Sache ist, wenn ich wirklich über was Besonderes nachdenken müsste, was ich am 24. mache, wäre es für mich halt mal was mit dem Freundeskreis zu machen, weil das ist halt für mich dann halt was anderes als der normale Weihnachtstrott. Ja. Weihnachtstrott kannst du ja nicht sagen, weil ist nur einmal im Jahr halt so, weil es ist nur ein Tag im Jahr. Aber ich bin zum Beispiel in der glücklichen Situation so, ich kann im Moment noch mit meinen Eltern halt so ziemlich tagtäglich noch essen und halt im Moment noch Sachen unternehmen. Deswegen, ja, man kann mich dafür jetzt verbal schlagen und auf mich eintreten oder so, aber für mich ist dann Weihnachten halt in dem Sinne nichts Besonderes. Es ist halt vom Umstand her besonders, aber das Essen selber mit meiner Familie ist dann ja nichts Besonderes, wenn ich das schon tagtäglich mache. Aber man genießt es halt an Weihnachten. Also unfähig, dass du nicht hilfst, das Essen zu bereiten am Weihnachtstag. Nee, das ist nicht das Problem. Bei uns teilt sich das sowieso mittlerweile jeder auf, jeder macht dann irgendwas. Also wir deswegen, haben das ist so. Ich habe Rotkohl gemacht. Ich auch. Oh, verdammt. Also wir haben das immer so Rotkohl gemacht. Meine Mama hat hauptsächlich gekocht und gebacken und es ist jetzt wirklich sehr, sehr ja, und abgespült. Und ich habe ihr hauptsächlich den Alkohol eingeschüttet geholfen und ja auch abgespült. Wow. Aber das ist so Frauending gewesen. Das sind wirklich Mama und ich haben meistens gekocht. Und es war immer, wir möchten einer durfte hier sich nicht etwas aussuchen zum Essen. Wir möchten hier nicht traditionelle Frauenrollen als selbstverständlich darstellen. Nein, es ist nicht selbstverständlich, aber das war so unser Ding. Weiß nicht. Wir dürfen eh nicht vergessen, wir reden ja hier mit einem von 1850. Das heißt, da ist ja noch ein ganz Ich hab Farbe, du Affe! Ich bin in den 1970ern. Bitch! Ja, du bist 1970, sie ist 1850 vom Dorf. Ja, das stimmt. Da, wo sie gewohnt hat, ist auch übelstes Dorf. Ey! Eigentlich ziemlich gelogen. Eigentlich ist das gar kein Dorf, aber es ist so, man nennt es Dorf. Aber es war eine Straße! So, es war eine Straße, ja. Eine Straße mit 8 Häusern. Aber hey, wir hatten einen Bäcker, wir hatten eine Tankstelle, wir hatten eine Kirche, wir hatten sogar eine ja, Schule. Ja, das hat ein Dorf so an sich, dass es ein autonomes Stück Land ist. Und eine Bank. Ihr habt Automobile im Dorf schon. Und eine Fahrschule hatten wir auch, ja. Und Kindergarten. Ja, sag ich doch, so alles muss halt im Dorf organisiert sein, so auf 8 Häuser alles verteilt. So. Der Bäcker, Nee, die Tankstelle und der Kindergarten war alles in einem. Nein, der Spielplatz und die Tankstelle gearbeitet waren direkt nebeneinander. Ja, ist auch gut so. Ich wollte noch mal so kurz zum Thema Weihnachten zurück und so. Ich bin so in Ansicht, so ein bisschen mehr Geschenk kommt da schon so rein, weil wenn du wirklich ein Geschenk halt hinkriegst, was so mehr Gedanken oder so etwas dort hatte und so, ja. Also halt. Das ist auch wichtig. Eine Aussage, was Besonderes oder so gefunden oder sonst was. Das macht schon mehr aus. Also das ist das Wichtige für mich dahinter. Nicht einfach bloß der materielle Geldwert, aber Das ist für mich auch unheimlich wichtig, dass es wirklich, dass du ein Geschenk machst, wo du dir was zu überlegt hast. Mir ist es scheißegal, wie viel das gekostet hat oder wie viel es kosten Echt? Könnte. Cool, okay, schicke ich zurück. Warte, ich hab's da hinten. Meine Stiefschwester hat mir mal was gebastelt und ich fand das so mega süß. Es war so eine nette Geste und das ist für mich auch das Wichtige, dass wirklich, dass du dir was dabei überlegt hast und drüber nachgedacht hast und die Herzenssache. Ich sehe schon, die nächsten 10 Jahre schenkt dir Sven einfach bloß einen feuchten Händedruck. Ja. Habe ich mit Liebe gemacht. Ich habe nicht meine Zunge benutzt. Aber ganz ehrlich, ich finde, man braucht keinen speziellen Tag für das, um sich so Gedanken zu machen über etwas. Ich habe jetzt auch letztens meinem Freund eine CD geschenkt, weil ich genau gewusst habe, die CD, wo er im Auto hatte, ist kaputt gewesen. Er hat sich richtig drüber aufgeregt und es genervt und dann habe ich gedacht, dann hole ich sie ihm. Es ist übrigens die zweitletzte gewesen, sie war fast ausverkauft. Ich bin froh, Glück gehabt. Und es ist eine kleine Geste gewesen. Es hat nicht viel gekostet. Aber er hat sich gefreut wie Sau. Einfach wegen der Geste, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Okay, du bekommst also eine CD von mir. Der Gedanke zählt. Ach, Sven. Eine selbstgemachte. Eine selbstgemachte, ey, ist das eine selbstgemachte mit selbst eingesungenen Songs. Oh Gott. Und das erste kommt jetzt. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Oh nein. Kommt und seid bereit, dass wenn Sido kommt und uns sagt, Weihnachten und Geschenke verteilt. Hey. Hey. Copyright saved. Boah. Okay, gut. Ich würde aber sagen, das reicht jetzt für Weihnachten. Für Weihnachten haben wir genug Zeit zum Weihnachtspodcast. Weitere Informationen dazu. Wir schaffen es nicht zu Weihnachten. Das hat einfach logistische Gründe. Deswegen haben wir jetzt offiziell beschlossen, dass zu einem, ich weiß, das war letztes Mal nur Gerede, aber es ist jetzt offiziell, wir machen einen Jahresrückblick-Podcast. Tada! Wann auch immer Madame, bei mir zumindest im Video oben rechts, mal irgendwie Zeit hat, da mal irgendwie vorbeizuschauen. Und Christian und ich müssen das Ganze... Ahnen. Ja, das müssen wir müssen auch wieder Adventskalender holen. Ja, wir müssen noch alles. Ey, Leute, wir haben erst Oktober, aber es ist jetzt schon so viel Planungsstress, der eigentlich in 5 Minuten erledigt sein könnte, aber einfach keiner Bock hat zu planen, deswegen, ja. Ja, und erinnere mich, wenn es irgendwann schneit, müssen wir Szenen mit Schnee drehen. Szenen mit Schnee, so heißen die Folgen. Gut, nee, nur das nochmal, wir machen einen kleinen Jahresrückblick-Podcast. Ich hoffe, der wird eventuell auch ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob wir den in mehrere Teile schneiden. Um das Ganze mal hörbar zu halten, aber er wird kommen. So, damit können wir eigentlich zum verkackten Film rüber. Entschuldigung, war voll beabsichtigt. Yay. Wenigstens ehrlich. Nee, das war von der Stimme eben noch, ey. Ich weiß nicht, wo das jetzt gerade herkommt. Ja, aus dem. Gut, also wie gesagt, von mir aus können wir dann zum Film wechseln. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, für alle Leute, die jetzt nur pur den Podcast und jetzt nicht unbedingt die Filmbesprechung sehen möchten. Für den Rest geht es jetzt ja natürlich nahtlos weiter. Deswegen, gehabt euch wohl. Bis dann. Ciao, ciao, ihr verdammten Bastard. Tschüss. Tschüss. Du machst ein extra Video, oder? Ja, klar. So, mal wieder Post-Production zuhören. Ich lasse das alles drin. Danke, dass ihr weiterhin zuschaltet. Ja, das wird jetzt, ja, Christian winkt mit den Armen. Sehr gut, dass kein Video läuft. So, okay. Also von mir aus können wir jetzt dann zum Film springen. In 3, 2, 1. Jo, willkommen zurück. Wir gucken uns jede Woche einen der besten Filme der Welt an. Diese Woche den keiner außer mir gucken wollte. Ey, ich hab's nicht gesehen. Oder wusste, dass er geguckt wird. Ist das dein Intro, yo? So alle yo. Voll gespannt, so Christian ist so 2 Sekunden. Yo! Auf Aufnahme läuft schon 2 Sekunden. Ich denke so, ey, wann fängt der endlich an zu sprechen? Und dann so, yo! Hallo! Hey! Immer noch besser als Ansgars monotone Stimme, die jedes Mal das gleiche sagt. Ja, ich. Na, aber. Ich weiß nicht, was. Diese Woche ist es The Kid! Nein, nicht der Bruce Willis-Film, der Charlie Chaplin-Film. Es gab einen Bruce Willis-Film mit The Kid? Ja, das war, glaube ich, der, wo er seine Variante er selbst als Kind plötzlich wo findet. Ah, ja, das war... Nee, der hieß aber anders, oder? Doch, nee, das war The Kid. Okay. Egal, aber... Glaube ich jedenfalls. Das ist aber nicht der Film. Erstmal, schauen wir mal, was haben wir denn von dem Film gehalten? Ich fand den... Ey, ich fand super. Schlecht mit überraschend gut. Er war genial! Yay! Du boah, hast wie Bruce Willis, auch nicht gesehen. Wie Bruce Willis und George Clooney mit brennenden Elefanten auf brennenden Motorrädern und mit ihren Feuerlöschern in der Hand die ganze Welt retten. Ey, Alter, das war super. Nee, das ist Ocean's 8. Das ist Ocean's 8. Welchem Film sind wir gerade? Ich muss schnell Wikipedia lesen. The Kid von 1921, glaube ich, war das. Aber ich erkläre einfach, worum der Film so am Anfang geht. Erstmal, man weiß ja, ein Charlie Chaplin-Film, Charlie Chaplin als der Tramp, so Slapstick-Comedy. Den kannst du never ever gesehen haben, Steffi. Nee, aber der Film fängt an. Eine Frau kommt aus einer freien Klinik mit einem Kind im Bündel. Es ist 1920, das heißt, hinter ihr wird sofort das Tor geschlossen und es steht dort als Text drüber, die sündhafte Frau, weil sie scheinbar unehelich ein Kind geboren hat. Und sie in die kalte, grausame Welt raus muss und dann trägt sie das Kind erstmal irgendwie in einen Park, setzt sich dorthin, weiß nicht, was sie tun soll, dann sieht man den irgendwie einen Ausschnitt von dem Kerl, der hat so ein Bild von ihr über dem Feuer, legt das kurz hin und dann fällt sie ihm aber ins Feuer rein und dann, ja, ist er jetzt schon am Arsch, kann ich sie weg. Also richtig scheiße und sie möchte das Kind dann in ein gutes Haus stecken, weil sie alleine als Frau natürlich nicht ein Kind großziehen kann. Wo wären wir denn, dass das passiert? Richtig. Also geht sie in ein gutes Viertel und packt das Kind in ein Auto. Und verzieht sich. Aber das Auto gehört dann irgendwie ein paar Gangstern. Und die Gangster wollen erstmal das Kind erschießen oder nicht und dann legen sie es halt einfach in eine Gasse. Okay. Ja, I was born on the streets, bitch. Dann kommt Charlie Chaplin, findet das Kind, ja, denkt, das hat eine Frau fallen lassen, haben sie fallen gelassen. Was? Nee, das ist nicht ihr Kind. Oh, ja, tut mir leid, dann lege ich es wieder zurück. Wow. Das ist so dumm. Es ist sehr schlecht und sehr grausam, was man denkt, was denn so halbwegs normal wäre, was man mit einem kleinen Kind macht. Und dann ist es aber dann halt, das heißt, dann kommt er dazu, dass der Tramp, also Charlie Chaplin, doch das Kind behält und irgendwie 5 Jahre später dann. Und ich denke mir bloß, nein, Charlie Chaplin, dieser Kerl, dieser Penner, der könnte nicht ein Kind 5 Jahre großziehen. Das ist wirklich, überlebt. Wirklich Penner oder? Es ist der klassische Charlie Chaplin mit... Am Anfang hat er Handschuhe, die mehr Löcher als Leder sind, die er dann irgendwie auszieht, um sich seinen Zigarettenstummel, den er rausholt, anzuzünden und dann schmeißt er die einfach weg, weil die so am Arsch sind. Das ist so dumm. Penner, Charlie Chaplin. Das muss aber schon ein sehr großherziger Penner gewesen sein, wenn er dann ein Kind mit großzieht. Das macht er, weil er einen Zettel bekommen hat. Oh, wer das findet, bitte kümmere dich gut um dieses Kind. Ja, dann muss ich es jetzt machen. Der Film, es hat schlimme Arten von Slapstick und es hat überraschend dunkle Sachen, halt einfach wie das anfängt, wirklich mit der Frau, wo das halbwegs realistisch ist, wie ihr Kind erstmal weggibt und so, ja. Und dann denkst du, wow, was für eine Art Komödie ist das? Ist das, wollte der Film irgendwie so das neue Titanic oder so sein, das große neue Drama und die schmeißen trotzdem Charlie Chaplin rein? Von wann war der nochmal? 1920 oder 21, ich weiß nicht mehr genau. 1921. Also, von da an geht's halt weiter mit Slapstick und wie es mit dem Kind ist und sonst was. Es ist nur, ui. Es tönt recht. Es ist düster, es hat düstere Sachen wirklich angesprochen. Du denkst, weil die Sache ist ja, selbst wenn du eine Komödie machst, worüber du dich ja witzig machst, muss ja zu wenigstens einen kleinen Teil glaubwürdig sein. Also weil du darfst ja nichts, wenn du halt einen Witz machst, darf es ja nichts zu Abstruses sein. Es muss ja was sein, was trotzdem passieren könnte. Ein Priester und ein Rabbi gehen an eine Kneipe, das könnte passieren. Unwahrscheinlich, aber könnte passieren. Aber ja, ein Priester und ein Rabbi fliegen auf den Mars. So, es könnte passieren. Ja, aber wäre trotzdem schon eine Ecke zu weit, ja? Und so ist es halt, wenn du guckst, ja, das Kind weggegeben und dass sie einfach das Kind wieder zurücklegen oder so. Oder dass der dann das Kind so, oh, ich muss mir meine Schuhe zubinden, kannst du mal eben halten? Und dann wegrennt. Was? Ja. Was? Der drückt da einfach jemandem das Baby in die Hand und rennt weg. Ja. Ja. Ja, aber der Kerl packt das Kind dann einfach in den nächsten Kinderwagen, den er findet. Was ist das für ein Film? Das ist Humor, das ist witzig, wie Kinder behandelt werden. Was ist das für ein Film? The Kid, es ist 50 Minuten sehr, sehr von What the Fuck. Ja, was? Ich muss sagen, die letzten 5 Minuten. Entschuldigung, Christian, da war der Ton gerade weg. Das ist was? Ein 60-Minuten-Film von was? 50 Minuten von What the Fuck. Achso, von What the Fuck. Und die letzten 5 Minuten sind einfach nur seltsam. Seltsam, seltsam. Hat er wenigstens ein dramatisches Ende, oder? Ist es, wo das Kind dann plötzlich eben entrissen wird und er einen Traum hat, in dem alle Leute Engel sind, er auch? und dann aber die Sünde ins Paradies reinkommt in Form von Teufeln und ihn dazu verführt, irgendwie noch eine Frau anzugraben. Ist es Drama oder ist es halt, keine Ahnung. Das geht mir ein bisschen zu weit. Ich bin psychologisch und so nicht dazu ausgebildet worden. Nein. Es ist richtig, richtig seltsam. Also der Film, ich habe ihm jede Chance gegeben. Ich habe ihn auch wirklich angeguckt, aufmerksam, weil das ist ja die Sache bei Stummfilmen. Du kannst ja sehr schnell, wenn du mal kurz wegguckst oder so, wo irgendwas gesagt wurde. Ja, die Textpassage übersehen. Das heißt, du musst wirklich den ganzen Film dir deine Aufmerksamkeit schenken. Habe ich getan, aber war trotzdem schlechter als der Goldrausch, würde ich sagen. Echt? Ja. Also kommen wir zur Wertung. Der kommt tief runter. Ja, weil ja nicht viel gewotet werden muss, es ist meiner Meinung nach der neue Platz 28 statt das Apartment. Warte mal, das müssen wir kurz durchrechnen. 28. Boah, Christian, ey, du Wahrsager, ey, du Tier, du, ey. Ja, ich bin so gut im Voraussagen. Du bist ein richtiger Deswegen, Da kann ja einer von euch schon mal gucken auf Random.org, wer denn die Glücksfee sein möchte. Oh nein, bitte nicht nochmal Steffi, die... Oh, okay, Random.org. Ja, ja, dann braucht wieder eine Neuzahl von 1 bis 250. 250. Bitte. Soll ich? Ein Marvel-Film. Nach der tollen. Bitte. Ein Marvel-Film. Der sieht, glaube ich, nur 216. noch oder so. Was? 216. Achso, boah, ich habe nur die 16 eben verstanden. Ja, ich dachte auch 16. Oh yeah. Gucken wir doch mal, was wäre 16 denn heutzutage? Wenn mein Internet nicht so scheiße lahm wäre, das zu laden. Alter, ist das dein Ernst, ey? Ja, hab schon 16, einer Flug aus dem Kokosnest. Ja, okay, hätte ich keinen Bock zu gucken. Okay, aber was ist 216? Ich guck noch, bin auf dem Weg am Scrollen, das heißt, ich guck noch vorher bei 116 vorbei. Der Untergang. Voll geil, den hätte ich voll Bock zu gucken. Oh, wir sind bei dunklen Themen. Das ist meine Folge. Da würde ich mir auch ein Hitler. Von Geisteskrankheit zu Geisteskrankheit. Oh. Und die 216 ist mal was ganz anderes, ganz fröhlich, aber wieder ein Film aus ein bisschen älteren Jahren von 1939. Sausage der Zauberer Party? Von Oz. Geritzt. Steffi, tut mir leid, du bist im nächsten Podcast nicht mehr dabei, aber wir müssen Ersatz, ja, wir müssen den anderen auch mal wieder eine Chance geben. Hey, soweit ich gehört habe, sei denn Mucho Dinero fließt in unsere Kasse. Yeah. Wir haben ein Geschäftskonto. Nein, haben wir nicht. Aber das ist, also es ist mein Konto. Ah. Ja, also mein Geschäftskonto. Ja, aber vielleicht wird das mit dem Pussy greifen nächstes Mal ohne T-Shirt ist. Hast du die Katze mal mittlerweile reingeholt? Ich habe sie reinholen wollen, aber sie ist weggegangen. Wow. Ja, dann musst du besser Pussy greifen üben. Ich zeig dir nachher, da darfst du nicht geht. Fragen, ob sie wollen. Wenn du berühmt bist, dann mach das auch so. Es kann sein, dass meine Freundin sie reingelassen hat. Du kommst rein! Du Weil Arschloch. Sie hat eben da auf dem Dach, ich bin ja da gerade im Schrägdach. Und sie kann da einmal rundherum laufen. Hm. Und da hinten haben wir auch nochmal, also da haben wir nochmal ein Fenster, wo sie rein kann. So, also nächste Woche schauen wir uns Thumbnail. An. Yeah. Hey, nächste Woche schauen wir uns an, was Sven hinter seinem grünen Vorhang hat in Der Zauberer von Oz. Das kann ich auch jetzt zeigen. Nein, nein. Beachte nicht den Mann hinter dem Vorhang. Warte, Teaser. Wer hatte den schon gesehen? Ich hatte den noch nie wirklich komplett gesehen. Immer bloß Ausschnitte. Hä? Den Greenscreen? Nein, Ernst? Den Film. Ach so. Ich dachte, ich hab den Greenscreen noch nie in seinen Ausmaßen gesehen. Den neuen Film hab ich mal gesehen. Aber ich hab den, also ich hab den nie von 39 gesehen. Eben den neuen Film habe ich gesehen. Aber ist egal, das gehört in den nächsten Podcast. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Die geilen Motherfuckers. Steffi, wo findet man dich im Internet? Immer noch nirgendwo. Schäm dich. Nirgendwo. Und wie immer, falls wir eine Oh, warte, haben wir eigentlich Mails bekommen? Ich habe keine bekommen. Ich auch nicht. Ich habe aber auch keinen. Ich bin einsam, ich krieg bloß Spam. Und Spam. YouTube sagt, dauert mehr Videos. Also, ihr könnt natürlich auch gerne an Christian oder Sven@knackpunkt.net schreiben, falls ihr eine Mail schreiben wollt. Oder ihr könnt Steffi an die Mail verteile ich, wenn ihr uns privat schreibt. Ja. Ja, wir geben die einfach offen raus. Ja. Nicht? Okay, gut. Recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.